4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Dub und Diebstahl, Raub und Reggae. Even though I know bright and shadow. Dub und Diebstahl, Raub und Reggae. Ladies and Gentlemen, es gibt da etwas, auf das ich nach meiner Erinnerung bereits mehrfach hingewiesen habe. Diese kleine Sendung hier, dieses Nachtschattengewächs, dient weder der alleinigen Unterhaltung noch einer wie auch immer gearteten, allzu tiefgründigen, nachhaltigen Information. Beides mag hier und da vorkommen. Am Rande. Aber, oder besser, nein, nein, aber. In erster Linie möchte ich helfen. Darum geht es. Soweit ich das kann und soweit mir das überhaupt zusteht. Denn aufdringlich sein, ganz ehrlich, das ist mir ein Gräuel und das wäre mir ein Gräuel. Helfen also, wo es gerade geht. Nennen wir es für den Moment getrost Lebenshilfe. Ich kannte da zum Beispiel jemanden, wenn du den gefragt hast, was treibst du eigentlich so, was machst du beruflich? Dann sagte der, wenn die Vertrauenslage gerade günstig war, ich bin Dieb. Gegenfrage, hauptberuflich Dieb, ja geht das denn überhaupt? So oder so ähnlich muss ich meinen Gegenüber bei einer Gelegenheit wohl mal gefragt haben und er sagte dann, es verhalte sich im Grunde wie mit anderen Berufen auch. Es sei nicht immer Liebe auf den ersten Blick. Aber, sagte er, man kann es üben, dieses Lieben. Ich blickte ihn zweifelnd an, wollte und konnte das nicht glauben und kann dies bis heute nicht. Buchstäblich bis heute. Daher, Dub und Reggae, ja. Aber Diebstahl und Raub, davon rate ich dringend ab. Land. Dub und Diebstahl, Raub und Reggae. Vor kurzem besuchte ich eine Vorstellung des Kabarettisten Michael Hatzius aus Berlin, der die Bühne gemeinhin mit seiner Puppe betritt, einer großen Echse. Die Echse. Die lässt er dann auch sprechen. Zu Recht übrigens, denn diese Echse ist uralt. Sie hat, darf man ihr glauben, bereits den Urknall miterlebt, der angeblich eine verdammt laute Angelegenheit gewesen sein soll. Sie lebte unter Wasser, kroch dann irgendwann ans Land und ernährte sich von Fischbrötchen, die damals zumeist von Zebras verkauft wurden. Sonderlich angenehme Zeitgenossen können diese Zebras nicht gewesen sein. Den Ausführungen der Echse zufolge quatschten die Tiere viel zu viel und vernachlässigten ihre Arbeit so sehr, dass viele in der Fischbrötchenschlange stehende sich vor Hunger krümmten und nicht selten zu Boden fielen, wo sie dann auch prompt verstarben. Später dann hat die Echse wohl als Panzerechse erfolgreich gegen Julius Zebra gekämpft, wie sie überhaupt bis heute kein gutes Wort über Zebras verliert. Zum Pferd hat's nicht gereicht. Das immerhin lässt sie sich abschließend schon einmal geringschätzend entlocken, um dann in aller Regel einen Schwenk zu machen hin zu den Pinguinen. In the woods and the blood in the country, Marcus Garvey word. Yeah, I come right back to the point. Ja, die Pinguine, die lobt sie sich, auch wenn sie einschränkend darauf hinweist, Pinguine klauen. Aber so entkräftet sie dann auch gleich, das weiß man vorher. Und man richtet sich darauf ein. Ich will damit sagen, nicht jeder Dieb, bleiben wir ruhig einmal bei den Pinguinen, nicht jeder Pinguin also ist ein Charakterschwein. Nur weil er klaut. Aber tauschen mit einem Pinguin möchte ich offen gestanden nicht. Noch einmal daher klar und deutlich an dieser Stelle. Dub und Reggae ja, aber Raub und Diebstahl. Ich persönlich rate dringendst davon ab. Dub und Diebstahl, Raub und Reggae. Ich hatte zuletzt jemandem, übrigens anlässlich genau dieser Sendung hier gestanden, mir fehle im Moment noch die rechte Idee. So etwas kommt vor. Und ja, mit fortschreitender Zeit kann sich das zu einer wirklich quälerischen Angelegenheit auswachsen. Aber mal ehrlich, soll ich deshalb klauen? Mich in einen Wagen setzen und bei strömendem Regen nach Gießen fahren? Nur weil mich dort niemand kennt? Vermutlich hätte ich bereits beim Einparken des Wagens irgendwo in der Gießener Innenstadt handfeste Probleme. Ich hasse es, in fremden Städten, bei strömendem Regen zumal, irgendwo einparken zu müssen, nur um an der nächsten Ecke irgendeinen Blödsinn zu klauen. Um noch einmal darauf zurückzukommen, was ich weiter oben erwähnte, die richtige Idee zur rechten Sendezeit. Mein Gegenüber, dem ich das Problem geschildert hatte, gab mir folgenden Rat. Klau doch einfach etwas. Geistiger Diebstahl also, das war es, was er meinte. Bist du irre, fauchte ich ihn an und erwähnte einen Kollegen, der vor Urzeiten einmal wohl etwas unbedarft ausgeplappert hatte, was jemand anderes vor ihm bereits Wort für Wort schriftlich in einem Musikmagazin hatte platzieren lassen. Es ging um Gitarren und Stacheldraht. Gitarren wie Stacheldraht. Ein profaner Vergleich, nicht mehr, trotzdem einer mit Folgen. Ganz ehrlich, ich persönlich habe das Wort Stacheldraht bis heute nie in den Mund genommen. Sicher ist sicher. Wer sich dem Diebstahl verschreibt, kann auf lange Sicht nur verlieren. Und dabei muss er, ich wiederhole mich, nicht notgedrungen ein Charakterschwein sein. Wie hieß es im Kreis der großen Boxerfamilie Sindermann aus Detmold doch gleich immer? Gewinnen wir in Ehren. Verlieren wir in Ehren, ehrt die Sieger, schätzt aber auch die Verlierer. Wie oft habe ich das gesagt? Oft ohne Quellenangabe. Diebstahl? Nein. Geliehen. Von Diebstahl rate ich dringend ab. Leihen ist okay. Wenn ich jetzt etwa sage, Ladies and Gentlemen, noch nie in der Geschichte der Menschheit begann eine wirklich große Story damit, dass ein Mann einen Salat zubereitet, dann ist dieser Satz mit Verlaub kein Diebstahl, sondern eine Leihgabe von denen, die damit üblicherweise einen Likör bewerben in den USA. Thank you.

und Diebstahl, Raub und Reggae. Als Dieb hast du ständig Stress, insbesondere als Berufsdieb. Dann nämlich bist du eben nicht ein Gelegenheitsdieb. Gelegenheit macht ja bekanntlich Diebe. Aber auch davon rate ich dringend ab. Im Grunde bin ich persönlich heilfroh, dass eine von mir ergriffene Gelegenheit zu Teenagerzeiten umgehend die bekannt unangenehmen Folgen nach sich zog. Ich hatte das Ding, ein Vinylalbum, bereits unterm Arm, das Kaufhaus längst verlassen, betrat eins dieser heruntergerockten 70er-Jahre-Jugendzentren, weil ich wusste, spätestens da im Gedränge, in der herrschenden Enge, kann dir nichts mehr passieren. Von wegen, denn dann das. Freunde eilten herbei und tuschelten mir zu, Alter, die suchen dich. Na, herzlichen Glückwunsch. Kein gutes Gefühl in der Magengegend. Ein Gefühl wie Hunger haben, aber doch irgendwie anders. Und dann, reflexhaft klar, dieser eine Gedanke. Abhauen. Aber wohin? Und vor allen Dingen, wie? Ich war 14. Führerschein? Nein. Doch selbst wenn, ich wäre wohl kaum gefahren. Stichwort Straßensperre. Nun dürfte zwar in der Geschichte des Plattendiebstahls vermutlich nicht ein Fall bekannt sein, in dem wegen eines solchen Vergehens gleich eine ganze Autobahn gesperrt worden wäre, aber an so etwas denkt ein Dieb nicht. Er denkt an alles, nur nicht daran. Er traut seinen Häschern grundsätzlich alles zu. Deshalb Flucht kategorisch. Nur mit dem Zug. Jeder Bahnhof hat heute Überwachungskameras. Mögen Berufsdiebe kennerhaft hier einwenden. Das mag sein, teilweise sicherlich, aber definitiv wohl nicht überall. Das Fluchtziel kann und darf entsprechend natürlich nie Berlin, Hamburg oder München lauten. Nein, den klugen Dieb wird es eher nach Dieburg verschlagen. Dort wird man ihn kaum vermuten. Und trotzdem, Dieburg, Diebstahl, wie auch immer, Dub und Reggae, ja, von Raub, von Diebstahl kann ich hier nur dringend abraten. Ich weiß, ich wiederhole das und es kann der Eindruck einer Doppelbödigkeit entstehen, der freilich ist nicht gewollt. Dub und Diebstahl, Raub und Reggae, damals wie heute, Bahnhöfe und Züge scheinen aus meiner Sicht die beste Möglichkeit der Flucht. Wobei die Geschichte zeigt, auch der Zug selber war schon immer Tatort an sich. Erinnert sei hier nur an den großen Postzugraub von 1963 bei Ledburn in England. Nimmt man alle Helfer und Helfershelfer damals zusammen, so bestand die für diesen Raub zuständige Bande aus rund 20 Personen. Nicht alle davon konnten übrigens im Nachgang zur Rechenschaft gezogen werden. Der Raub lief unblutig ab und mal ehrlich, wer von uns hat sich zumindest als Kind, als Träumer, als Teenager nicht schon einmal in die damalige Bande hineingeträumt? Mit irgendeiner kruden Geschichte drumherum, in der vielleicht Genosse Zufall die Rolle der Regie zugedacht war. Etwa so. Ich war damals Berufsdieb. Ich hatte einen Diebstahl begangen, was auch sonst. Befand mich gerade auf der Flucht in einem Zug und sah mit an, wie dieser just zu diesem Zeitpunkt ausgeraubt wurde. Ich schloss mich den Dieben an, nach dem Motto, Gelegenheit macht Diebe. Das war 1963 und so wurde ich vorübergehend von einem Berufs- zu einem Gelegenheitsdieb. Nein, nein, nein, nein, nein, Verharmlosung. Es bleibt Diebstahl. Ich kann hier und jetzt, ich sagte es ja schon, nur in aller Dringlichkeit davon abraten. Raub und Diebstahl, nein. Dub und Reggae, ja. The Great Train Robbery, hier ist The Black Uhuru. Than a great train robbery. to me. Anything going down, come and report it to me. No good friends never let you down, no, no, no. Tell them, send them always to me. Dub und Diebstahl, Raub und Reggae. Ich hatte es wohl bereits erwähnt. Ein Berufsdieb hat ständig Stress. Im Grunde braucht er 8 Augen. Mindestens. Hinten, vorne und gerade auch oben. Wegen der Hubschrauber. Er muss fliehen. Er muss innerlich womöglich bebend während der Tat die Ruhe bewahren. Und er muss den Tatort, wie sagt man, ausbaldowern, ausspähen. Viele Diebe ziehen dabei nervös an ihren Zigaretten und werfen die Stummel achtlos fort. Womöglich ein Fehler. Und überhaupt, komm ihnen nie mit Dub-Musik. Die lullt sie nämlich ein, macht sie schläfrig und das ist ganz gefährlich. Nein, Diebe brauchen zum Zwecke der Konzentration harte, schnelle und verkurfte Musik, die den Fluchtweg gewissermaßen vorzeichnet. Musik vor allem ohne Stacheldraht, denn wer als Dieb an Stacheldraht auch nur denkt, der befindet sich mit einem Bein bereits in der nächsten Strafvollzugsanstalt, hinter Schloss und Riegel, Draht und Stachel also gewissermaßen. Ein Dieb darf, völlig unabhängig davon, ob er nun Charakter besitzt oder aber nicht, kein Gewissen haben. Und das ist verdammt schwer. Hab mal kein Gewissen und trotzdem Charakter. Sonst nämlich denkt er am Ende noch an die Opfer seiner skrupellosen Taten und es überkommt ihn Mitleid. Es ist geradezu absurd. Die für einen Dieb ideale Musik ist zum Beispiel eine der amerikanischen Band Victims Family. Zu Deutsch Familie des Opfers. Noch einmal deshalb. Hände weg von einem Leben mit aberwitzig absurden Zügen. Raub, Diebstahl, ich rate dringend davon ab und würde mir wünschen, die Botschaft kommt an. Ansonsten wäre dies alles hier nichts weiter gewesen als Diebstahl von Zeit. Übrigens, diese Zeitdiebe, das sind die schlimmsten. Dagegen verwahre ich mich daher in aller Form. Dagegen nämlich, ein Zeitdieb zu sein. Und deshalb an dieser Stelle gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. people in places. Just to fill up the empty spaces. I don't know. Thank you.